Der nächste Titel heißt Mutterliebe. Ihr könnt ruhig ein bisschen tanzen, ist genug Platz hier vorne. Abgefuckten Jungstudenten, ja, und der Traum dort war.